Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Sendung wird es um ein, wie hier im Hintergrund, quietschendes oder an anderer Stelle melancholisch heulendes Instrument gehen, um Ausflüge rund um diverse Zeiten und Orte. Mit anderen Worten, willkommen zur 278. Folge Ghost Driver. Und am Mikrofon ist niemand anders als The Ghost Man. Gleich zum Anfang eine Korrektur, denn es ist nicht die 278., sondern lediglich die 277. Folge dieser Sendereihe, in der es gleich zu Anfang eine frisch bearbeitete Collage gibt, in der ich an Sir Frank denke, because... Ah. Der Anfang dieser Collage wurde von einem Chor vorgetragen, dann sehr kurz aus dem Original der nicht ganz unbekannten Band, die sich Beatles nannte, und dann die Version mit dem im Prinzip nicht berührten elektronischen Instrument Theremin, gespielt von Sihan Gulbudak. Soeben gehört eine alte Aufnahme mit Leon Theremin und er spielte das nach ihm benannte Musikinstrument, das über eine Art Antennen und Annäherung der Hände ohne Berührung Tonhöhe und Lautstärke bestimmt. Thank you. Das letzte Hörbeispiel, melancholisch tragend mit diesem urelektronischen Instrument, war Messiaen, eine Aufnahme von 1937 mit Grégoire Blanc. Uh-huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. Baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Sitting in class or trying to read my baby, give me that special look. Sweet nothing. Sweet nothing. That's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Ja, hier war wieder mal so ein richtiger Bruch, so nach den tragenden Tönen. Brenda Lee mit Sweet Nothings, eine Aufnahme von 1959. The Ghost Driver. Auch 1959 produziert, allerdings live eingespielt, Henry Mancini mit der Originalversion von Peter Gunn, übrigens dasselbe Stück, was anfangs schon erklang, allerdings nicht so Big Band-mäßig. Und weiter geht es mit einer ziemlich kuriosen Version vom Schwanensee bzw. Swan Lake, dargeboten von der Combo, die da heißt Cats. Nun geht die Reise weiter, denn Fujiyama Mama, gesungen von der legendären Wanda Jackson, war in den USA 1957 eher durchschnittlich erfolgreich, aber in Japan dann lange auf Platz 1 der dortigen Charts. Yama, yama. fusion, just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quart of sake, smoked dynamite, I chased it with the baccy, and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. Das folgende Stück hier in einer Live-Fassung von 1965 strotzt nur so von Tempo und Energie. The Ventures mit Wipeout. Den Abschluss dieser Sendung bildet ein flottes Reggae- bzw. Ska-Stück von The Obsessions mit Ready for the Beat, womit ich mich von Ihnen und Euch verabschiede. Thank you. Rudy.